600 Reiter stellen und mit Geld den Kampf gegen die Bauern unterstützen. Als ich durch das Land ritt, traf ich einen Mainzermann. Er gab sein Pferd dem Bauernführer Schwein zur Flucht. Den Feind, den man seit langem sucht, entzieht er der verdiente Strafe. Hier steht er. Unglaublich! Waffen herbei! Zu mir. Sag, warum du das tatst. So große Not kann uns nur auf der Seite der Bedrängten sehen. Mein Fürst, gebe kein Beispiel der Unmenschlichkeit, helfe nicht den Peinigern, breche nicht des Volkes Kern, schickt keine Truppe. Was euch schuldig macht, kein Geld im Herrn. Und ich will euch dienen und tun, was ihr wollt, all mein Leben lang. Ein Verbrecher, den Tod verdient er. Mir mein Amt, freie Wahl wie dir das deine, verfolgte ich auf bessere Ziele. Und zwingend Verträge. Bindet mich, zwingt mich mit Ziffern und Schrift in der Kunst entscheide. Verträge von Not fordern. Mir missfällt es, siehe ich dich fremde Hände treiben. Verrichte, was dir aufgetragen. Wir alle bleiben haften in unseren Grenzen. Liebe einen Strich, so zwingt dich dein Fest an deine Arbeit. Niemand zwingt mich, meinen Abschied will ich. Ein verrückter wordene Untertan. Kann er denn nie aushalten? Betreut.